Ihr hört den Sunday Service Empfang in Hamburg beim Freien Senderkombinat und auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Die zweite Stunde hier geht's weiter natürlich mit den Konzerttipps und ja, der Sommer ist klar, der ist da hier in Hamburg. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, alle Leute haben gute Laune, zumindest die meisten. Und auch die Stadtpark-Saison, die Open-Air-Saison ist eröffnet. Und am Dienstag spielen Phoenix, die wir gerade hörten, mit ihrem Track Entertainment im Stadtpark. Das Ganze vom neuesten Album Bankrupt, eine Platte, die absolut furchtbar ist, wenn man vergleicht, was Phoenix vorher gemacht haben. Großartige Band, keine Frage. Neue Platte ist wirklich für meine Ohren zumindest nicht geeignet. Ich hoffe für alle, die hingehen, dass sie ein Best-of-Feuerwerk ihrer wirklich großartigen Hits und Songs abfeuern werden. Also Phoenix am Dienstag im Stadtpark live zu Gast. Am Mittwoch dann am 12.06. ist Bonobo in der Fabrik. Hier sein Track MKI. Thank you. Kai, ein Track von Bonobo vom neuesten Album The North Borders. Das fünfte Album von Bonobo, aufgenommen in seinem Studio in New York. Und ihr könnt die live erleben. Am Mittwoch spielt er in der Fabrik. Und auf diesem Album, welches ich irgendwie viel zu wenig gespielt habe, gibt es auch schöne Tracks, wo er Gastsängerinnen und Sänger dabei hat. Bei einem zum Beispiel Erykah Badu, Heaven for the Sinner, hören wir jetzt hier von Bonobo. We don't need no truth, got plenty, now it grows on trees. God, I'm glad it's not a race I'd lose. There's no saint and there's no sinner, done more dirt than me. Another who can do more right than me. I need to find a paradise for me. Das war also gerade eben Bonobo mit dem Track Heaven for the Sinner. An den Vocals war Erika Badu zu hören. Sie wird wahrscheinlich nicht dabei sein, wenn Bonobo live spielt am Mittwoch, den 12. Juni in der Fabrik. Die Aftershow-Party mit dem Künstler, dann hinterher im Mojo-Club. Ebenfalls am Mittwoch sind The Mockers und die Alalas zu Gast im Molotow. The Mockers sagen mir gar nichts, aber die Alalas sind eine schöne, was ist schöne, ob sie schön aussehen, weiß ich nicht, aber die machen schönsten 60s-Pop, kommen aus Kalifornien und sind hier zu hören mit ihrem Track Catamaran. Waren die Alalas und ihr Track Catamaran. Die Band gibt es live am Mittwoch im Molotow zu sehen und am gleichen Tag im Westwerk spielen King, Ayi Soba und Band. Ich weiß nicht, was die musikalisch machen, aber ich kenne den anderen Künstler, der dort spielt. Das ist Sia. Sia alias Arnold de Boer, seines Zeichens Sänger von The X, der Band aus Holland. Macht Solo, schönsten Lo-Fi-Weirdo-Pop. Hier kommt sein Track Song for Electricity. Au, ai, au, ai, au, ai. Is she? My do I get to work? Don't gonna make it there. I need a battery. You have to restart me. My clock is not working. Computer not working. I have to work all day. Don't gonna make it there. I need a battery. You have to restart me. To drive, but she does disagree. She's living her own life. She's coming after me. My phone rings all the time. I cannot make it stop. I threw it on the floor and I won't pick it up. The time has turned around. My clock is in reverse. Makes me go back to sleep and missing out on work. I'm locked out and offline. Please update me again. I restart, I restart, I restart. My light is not working. My power not working. What do I have to do? Why do I have to do? Where do I have to do? When do I have to do? I push my car to work, it unexpectedly quit. I look around for help, it doesn't help a bit. Say who can fix these things? Please give me an address. Someone with golden hands. I can take a rest. But nothing works for me. All these machines I tried. Really, there ain't no use for me working so hard. Restart, restart, restart. Restart, restart, restart. I need a battery and more electricity. I need a battery and more electricity. Das war Sia alias Arnold de Boer von The X, der Sänger live im im Westwerk am Mittwoch, den 12. Juni und dann am Donnerstag, den 13. sind The Veils zu Gast im Molotow vom letzten Album Time Stays We Go. Kommt hier die Band mit ihrem Track The Pearl. Das waren The Wales mit ihrem Track The Pearl. Ihr könnt die Band am Donnerstag, den 13.06. live im Molotow sehen. Und gleich um die Ecke auf den Kiez in der Hasenschaukel spielt The Marble Man. Das ist Josef Wehrenshofer, der kommt aus Süddeutschland und ist ein bisschen das Pendant von ja, Leuten wie Nick Drake und ähnlichen Folk-Barden. Vom schon etwas älteren Album Later Phoenix kommt hier The Marble Man mit seinem Track Don't Sleep. Back. Nein, don't fall back asleep, so muss es heißen. A cigarette, a smile on the doorstep. And you get along with your silver tongue. A looking glass behind every curtain. Well, I have to say, you look scared today. On your busted forehead, you're a killer king on a broken swing. Finally, you got everything you wanted. So, why don't you go ahead? Why don't you go ahead? The grasshopper woke you up when it all started from the top. Don't fall back asleep. Don't fall back asleep. Don't fall back asleep. Das waren The Marble Man. Das Ganze dann live in der Hasenschaukel am Donnerstag, den 13. Juni. Und am gleichen Tag findet auch unser Konzerttipp der Woche statt. Exklusiv hier in Hamburg in Astra-Stube spielen die Babies. The Babies, eine Band aus den USA, die schönsten Gitarren-Pop machen. Hier kommt ihr Track Slow Walking. Think of anything to do now. Oh, now we're through now. I'm nothing but a lonely lover. Nothing more that I can say now. Since you've been away now. Remember you and I were friends. Yeah. save a place for me. Oh, save a place for me. Oh, save a place for me. In your heart, in your heart. And I'm walking slow. Schönster Gitarrenpop hier von The Babies. Ihr Track Slow Walking vom Album Our House on the Hill. Die haben schon mehrere Platten rausgebracht. Das ist, glaube ich, die zweite. Ein paar EPs gehören auch dazu. Und The Babies sind eine Band aus Brooklyn, New York, mit Mitgliedern von den Woods oder den Vivian Girls. Eigentlich eher so als Nebenprojekt gegründet. Inzwischen, glaube ich, schon wirklich mehr so der Hauptbroterwerb für die Leute. Und The Babies spielen live in Astra-Stube am Donnerstag, den 13.06. Von ihnen noch ein Track, Mess Me Around. I dreamt of the hell to come. If I didn't wake up and run, I was swimming in a pool of blood, squinting at the Texas sun. They're gonna mess me around, Lord. They're gonna mess me. Mess Me Around, das machen wir doch gerne, wenn sie live spielen. The Babies waren das, die sind am Donnerstag zu Gast in Astra-Stube, das ist der 13. Juni und das ist auch der Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Wird garantiert ein lustiges, gutes, spannendes Konzert, da sollte man auf jeden Fall hingehen, bevor die Band dann auch vielleicht in größeren Orten auftreten wird. Und als Support treten auf The Wrong Society, eine Hamburger Garage Band, die den Release ihrer ersten Single feiert. Am Freitag dann sind The Virgins zu Gast im Grünspan. Auch die kommen aus New York und sind hier zu hören mit ihrem Track Impressions of You. Shadows moving down over the carpet. Clouds seem to pass in through the blinds. A wind riding down to the shore. Seagulls gliding over the sea. So sit by me if I never see you again. made out of seashells. I keep a watch, slides off my hand. Old folded letter with pictures of sailboats. Ones that you drew in ballpoint pen. I go riding down to the shore. Seagulls gliding over the sea. Just sit by. Waren die Virgins, Impressions of You, ihr Track vom neuesten Album Strike Gently, und die Virgins dann live zu erleben am Freitag, den 14.06. im Grünspan. Ebenfalls am Freitag ist Sally Ford mit ihrer Band The Sound Outside im Molotow. Sie kommt aus den USA, hat gerade erst mit Untamed Beast eine ganz nette Platte veröffentlicht. Hier kommt Sally Ford mit ihrem Track Devil. What good would that do anyway? Yeah. wirklicher Rock'n'Roll Sound mit Kontrabass und allem, was dazugehört. Das war Sadie Ford and the Sound Outside mit ihrem Track Devil. Ihr könnt die Dame nebst Band am Freitag, den 14. Juni im Molotow auf der Bühne sehen. Am Samstag dann ist Frau Kraushaar zu Gast im Centro Soziale. Von ihr hören wir hier den Track Volver. Criando mi cara y las nubes en mí y lo ven solamente en mí. Hier auf Spanisch zu hören, ihr Track Volver vom Album The Power of Appropriation, das letzte Album von ihr aus dem letzten Jahr. Frau Kraushaar spielt am Samstag, den 15.06. im Centro Soziale. Ebenfalls dabei sind die Binoculars, zweimal Musik aus Hamburg. Ebenfalls am Samstag sind Tweakbird im Hafenklang. Das ist die Band um die beiden Brüder Caleb und Ashton Bird. Hier ein etwas älterer Track von ihnen, A Sun A.A. Thank you. Das waren Tweakbird mit ihrem Track A Sun, Das Ganze gibt es dann live am Samstag, den 15. Juni im Hafenklang. Am Sonntag ist dann Apparat, Sascha Ring aus Berlin ist das zu Gast auf Kampnagel. Eigentlich macht er elektronische Musik, hat aber sich vor kurzem an dem Schinken Krieg und Frieden ran gemacht. Und davon hören wir den Track, genau, aus Terlitz. Hier kommt Apparat. Terlitz, ein Track von Apparat und er spielt dann natürlich das gesamte Werk Krieg und Frieden am Sonntag, den 16. Juni auf Kampnagel. So, dann noch einen allerletzten Konzerttipp. Es ging los bei den Konzerttipps mit Phoenix im Stadtpark und wir hören auf, auch im Stadtpark, und zwar mit den Kings of Convenience. Das ist zum einen natürlich Erlend Oeje und der andere Herr, weniger bekannt, weil er nicht so im Vordergrund steht vielleicht musikalisch, das ist Erik Glambeck Böhl. Die beiden kommen aus Norwegen, aus Bergen und haben 2001 mit ihrem Album Quiet is the New Loud das Folk Revival eingeleitet und ja, bisher 3 Platten veröffentlicht und spielen am Sonntag, den 16. Juni live im Stadtpark. Und ich habe hier wirklich mal die alte Platte rausgegraben. Quiet is the New Loud, alles nur wirklich großartige Tracks drauf. Hier kommt I Don't Know What I Can Save You From, die Kings of Convenience am Sonntag live im Stadtpark. After midnight, must have been 3 years since we last spoke. I slowly tried to bring back the image of your face from the memory so old. And I tried so hard to follow, but I didn't catch a half of what had gone wrong. Said, I don't know what I can save you from. I don't know what I can save you from. Somebody for whom I wouldn't mind to put the kettle on. Still, I don't know what I can save you from. I don't know what I can save you from.